Frankfurten im Norden führte. Als sie aus dem Saum des Waldes hervorkamen, hielt Legolas an und blickte bedauernd zurück. Plötzlich schrie er auf. »Dort sind Augen«, sagte er, »Augen, die aus den Schatten der Zweige hervorblicken. Nie habe ich solche Augen gesehen.« Überrascht von seinem Schrei hielten auch die anderen an und sahen sich um. Legolas aber machte kehrt und wollte zurückreiten. »Nein, nein«, rief Gimli, »tu meinetwegen, was der Wahnsinn dir eingibt, aber lass mich erst von diesem Pferd herunter. Ich will keine Augen sehen.« »Bleib da, Legolas Grünblatt«, sagte Gandalf, »geh nicht zurück in den Wald.« »Noch nicht. Jetzt ist nicht die Zeit für dich.« Während er das sagte, traten drei seltsame Gestalten aus dem Wald hervor. Groß wie Trolle waren sie, 12 Fuß oder mehr. Die Körper, stark wie junge Bäume, schienen mit einem eng anliegenden graubraunen Gewand bedeckt zu sein, das aber vielleicht auch eine Haut war. Ihre Glieder waren lang, und die Hände hatten viele Finger. Das Haar stand steif ab, und die Bärte waren graugrün wie Moos. Sie schauten feierlich drein, blickten aber nicht zu den Reitern her, sondern nach Norden. Plötzlich legten sie die langen Hände an den Mund und stießen schallende Rufe aus, klar wie Hornstöße, aber melodischer und wechselvoller. Die Rufe wurden beantwortet, und als sich die Reiter wieder umdrehten, sahen sie andere Gestalten von gleicher Art rasch von Norden über die Wiesen näher kommen. Ihr Gang erinnerte an das Starksen von Reihern, doch nicht in der Geschwindigkeit, denn bei ihren langen Schritten bewegten die Beine sich schneller, als der Reiher mit den Flügeln schlägt. Die Menschen machten ihre Verwunderung mit lauten Ausrufen Luft, und manche legten die Hand an den Schwertgriff. »Ihr braucht keine Waffen«, sagte Gandalf. »Dies sind nur Hirten. Sie sind nicht unsere Feinde. Und eigentlich interessieren wir sie überhaupt nicht.« So schien es in der Tat zu sein, denn während er noch sprach, traten die großen Burschen in den Wald ein, ohne die Reiter eines Blicks zu würdigen, und verschwanden. »Hirten«, sagte Theoden, »wo sind ihre Herden? Was sind das für welche, Gandalf? Denn offenbar sind sie zumindest dir nicht fremd.« »Es sind die Hirten der Bäume«, antwortete Gandalf. »Habt ihr denn so lange schon keine Geschichten mehr gehört, wie man sie sich am Herdfeuer erzählt? Gewiss gibt es in eurem Land Kinder, die sich aus den verschlungenen Fäden solcher Geschichten die Antwort auf eure Frage herauslesen könnten. Ihr habt Ents gesehen, o König. Ents aus dem Fangornwald, den ihr in eurer Sprache den Entwald nennt. Dachtet ihr, man hätte ihm seinen Namen nur aus einer Märchenlaune gegeben? Nein, Theoden, es ist ganz anders. Für die Ents seid ihr nur eine schnell vergessene Geschichte. All die Jahre, von Eol dem Jungen bis zu Theoden dem Alten, gelten ihnen für wenig. Und alle Taten eures Hauses sind für sie nebensächlich.« Der König schwieg einen Moment. »Ents«, sagte er dann, »aus den Nachklängen der Sage, glaube ich, kann ich allmählich ein wenig von dem Wunder dieser Bäume verstehen, dass ich so seltsame Tage noch erlebe. Lange haben wir nur unsere Tiere gepflegt und die Felder bestellt, Häuser gebaut, Werkzeug geschmiedet, oder sind ausgeritten, um Minas Tirith in seinen Kriegen Beistand zu leisten. Und das nannten wir das Leben der Menschen, den Lauf der Welt. Was jenseits unserer Landesgrenzen war, kümmerte uns wenig. Lieder haben wir zwar, die von solchen Dingen berichten, aber die nehmen wir nicht ernst und bringen sie nur noch den Kindern bei. Ein achtlos beibehaltener Brauch. Und nun kommen Gestalten aus den Liedern von seltsamen Orten mitten unter uns und gehen sichtbar um auf dieser Welt unter der Sonne.« »Seid froh, dass es so ist, König«, sagte Gandalf, »denn nicht nur das kurze Leben der Menschen ist in Gefahr, sondern auch das Leben jener, die ihr für Sagengestalten angesehen habt. Ihr seid nicht ohne Verbündete, auch wenn ihr sie nicht kennt. »Und doch muss ich auch traurig sein«, sagte Theoden. »Denn wohin immer das Kriegsglück sich wenden mag, wird es nicht am Ende so sein, dass vieles, das schön und wunderbar ist, aus Mittelerde verschwindet?« »Das mag sein«, sagte Gandalf. »Saurons Übel lässt sich nicht völlig aus der Welt schaffen oder ungeschehen machen. Doch solche Tage sind uns beschieden. Nun weiter auf dem Weg, zu dem wir uns aufgemacht haben.« Tal und den Wald hinter sich und schlug den Weg zu den Furten ein. Legolas folgte widerstrebend. Die Sonne war schon unter den Rand der Welt gesunken, aber als die Reiter aus dem Schatten der Berge herauskamen und nach Westen zur Pforte von Rohan blickten, war der Himmel noch rot, und ein glühendes Licht traf die dahintreibenden Wolken von unten. Kreisend und schwärmend hoben sich viele schwarzgefiederte Vögel dunkel vom Himmel ab, und manche, die zu ihren Nestern in den Felsen zurückkehrten, flogen mit traurigem Krächzen über die Reiter hinweg. »Die Aaskrähen nach getaner Arbeit auf dem Schlachtfeld«, sagte Eomer. Sie ritten nun gemächlich, und auf die Ebene ringsum sank die Dunkelheit herab. Langsam stieg der Mond auf, der nun schon bald die volle Rundung erreichen würde, und in seinem kalten silbernen Licht dehnte sich das wellige Wiesenland wie ein weites, graues Meer. Sie waren etwa 4 Stunden von der Weggabelung geritten, als sie sich den Furten näherten. Lange Hänge fielen rasch zum Fluss hin ab, der sich hier über steinige Untiefen zwischen hohen, grasbewachsenen Terrassen ausbreitete. Der Wind trug Wolfsgeheul zu ihnen herüber. Schweren Herzens gedachten sie der vielen Männer, die in den Schlachten an diesem Ort gefallen waren. Der Weg tauchte die Rasenhänge hinab und zog sich über die Terrassen bis ans Wasser hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauf. 3 Reihen flacher Trittsteine führten über den Fluss, und dazwischen waren Furten für die Pferde. In der Mitte des Flusses lag ein Sandwerder. Die Reiter blickten hinab und wunderten sich, denn sonst hatte man an den Furten immer das Wasser laut über die Steine plätschern und strudeln gehört, nun aber war alles still. Das Flussbett war fast trocken, eine Wüste von Kieseln und grauem Sand. »Trostlos sieht es jetzt aus hier«, sagte Eomer. »Welche Krankheit hat den Fluss befallen? Viel Schönes hat Saruman vernichtet. Hat er nun auch die Quellen des Isen austrocknen lassen?« »So könnte es scheinen«, sagte Gandalf. »Ach«, seufzte Theoden, »müssen wir denn hier vorüber, wo die aasfressenden Tiere jetzt so manchen wackeren Reiter der Mark verzehren?« »Dies ist unser Weg«, sagte Gandalf. »Doch so sehr der Tod eurer Männer uns schmerzt, sollt ihr doch wenigstens sehen, dass die Bergwölfe sich nicht an ihnen gütlich tun. Ihre Freunde, die Orks, sind es, die sie verspeisen. So hält man's unter Freunden bei ihresgleichen. Kommt.« Sie ritten ans Ufer hinunter, und bei ihrem Nahen hörten die Wölfe zu heulen auf und schlichen davon. Der Anblick Gandalfs im Mondschein auf seinem silbrig schimmernden Pferd flößte ihnen Respekt ein. Die Reiter durchquerten den Fluss bis zu der Sandbank in der Mitte, und funkelnde Augen verfolgten sie unentschlossen aus den Schatten an den Ufern. »Seht«, sagte Gandalf, »Freunde waren hier schon am Werk. In der Mitte des Werders war ein Hügelgrab errichtet, mit Steinen und vielen in den Boden gerammten Speeren umgeben. »Hier liegen alle Männer der Mark, die in der Nähe gefallen sind«, sagte Gandalf. »Mögen sie hier ruhen«, sagte Eomer, »und wenn ihre Speere verrottet und verrostet sind, möge ihr Hügel hier immer noch die Isenpforten bewachen.« »Gandalf, mein Freund«, sagte Theoden, »ist dies auch dein Werk? Du hast allerhand geleistet für einen Abend und eine Nacht.« »Mit Schattenfels Hilfe und mit anderen«, sagte Gandalf, »ich bin schnell und weit geritten. Aber hier an dem Hügelgrab kann ich so viel zu eurem Trost sagen. Viele sind zwar in den Schlachten an den Furten gefallen, aber nicht so viele, wie in den Gerüchten dann daraus wurden. Viele wurden versprengt, nicht erschlagen. Und ich sammelte alle, die ich fand. Manche schickte ich mit Grimbold von der Westfold zu Erkenbrand. Andere habe ich dieses Begräbnis machen lassen. Sie haben sich dann eurem Marschall Elfhelm angeschlossen. Ihn habe ich mit vielen Reitern nach Edoras geschickt. Ich wusste, dass Saruman seine ganze Streitmacht gegen dich in den Kampf geworfen hatte, und seine Truppen hatten alle anderen Vorhaben hintangesetzt und sich nach Helms Klamm aufgemacht. Das übrige Land schien also von Feinden frei zu sein. Aber ich befürchtete, Wolfsreiter und andere Plünderer könnten dennoch zur unbewachten Meduseld vordringen. Jetzt aber glaube ich, dass dergleichen nicht zu befürchten ist. Ihr werdet euer Haus zu eurem Empfang bereit finden, wenn ihr heimkehrt. »Froh werde ich sein, es wiederzusehen«, sagte Theoden, »obwohl mein Aufenthalt dort gewiss jetzt nur kurz sein kann.« Werder und dem Grab ritten durch den Fluss und das andere Ufer hinauf, froh, die Trauerstätte hinter sich zu lassen. Als sie sich entfernten, fingen die Wölfe wieder zu heulen an. Eine alte Straße führte von Isengard zu den Furten herab. Ein Stück weit verlief sie am Fluss entlang, bog mit ihm nach Osten und dann nach Norden ab. Aber schließlich trennte sie sich von ihm und nahm geradewegs Richtung auf das Tor von Isengard. Und dieses lag unter dem Berghang auf der Westseite des Tals, 16 oder mehr Meilen vom Talausgang. Dieser Straße folgten sie, ritten aber nicht auf ihr, denn der Boden neben ihr war fest und eben, über viele Meilen hin mit kurzem, federndem Gras bedeckt. Sie ritten nun schneller, und um Mitternacht waren sie schon fast 5 Wegstunden hinter den Furten. Dann machten sie für die Nacht Halt, denn der König war müde. Sie waren am Fuß des Nebelgebirges, und die langen Arme der Berge um das Nan Kurunir streckten sich ihnen entgegen. Dunkel lag das Tal vor ihnen, denn der Mond stand tief im Westen hinter den Bergen. Doch aus dem tiefen Schatten stieg eine große Rauch- und Dampfsäule auf, so hoch, dass sie von den Strahlen des sinkenden Mondes getroffen wurde und sich in schwarz-silbern schimmernden Schwaden über den Sternenhimmel ausbreitete. »Was hältst du davon, Gandalf?« fragte Aragorn. »Man könnte meinen, das Tal des Zauberers steht in Flammen.« »Dunst hängt in letzter Zeit immer über diesem Tal«, sagte Eomer. »Aber etwas wie dies habe ich noch nie gesehen. Das sind eher Dampf als Rauchwolken.« »Da braut Saruman irgendeine Teufelei zu unserem Empfang zusammen. Vielleicht kocht er alles Wasser des Isen, und darum ist der Fluss nun so ausgetrocknet.« »Vielleicht«, sagte Gandalf, »morgen werden wir es erfahren. Nun lasst uns eine Weile ruhen, so gut es geht.« Sie lagerten sich neben dem Flussbett. Der Isen war immer noch still und leer. Manche schliefen ein wenig. Doch spät in der Nacht wurden sie alle durch einen Ruf der Wachen geweckt. Der Mond war untergegangen, Sterne leuchteten am Himmel, aber über den Boden kroch eine Dunkelheit, die schwärzer war als die Nacht. Zu beiden Seiten des Flusses wälzte sie sich heran, in nördlicher Richtung. »Bleibt alle, wo ihr seid«, sagte Gandalf, »zieht keine Waffen, wartet, und es wird vorübergehen.« Nebel sammelte sich um ihr Lager. Oben blinkten schwach noch ein paar Sterne. Doch zu beiden Seiten erhoben sich undurchdringlich dunkle Wände. Sie befanden sich in einer schmalen Gasse zwischen wandelnden Türmen von Schatten. Stimmen hörten sie, Flüstern, Stöhnen und ein nicht enden wollendes, raschelndes Seufzen. Und der Boden unter ihnen bebte. Lange, so schien es ihnen, saßen sie still da und wagten sich nicht zu rühren. Aber endlich waren die Dunkelheit und die Geräusche vorüber und verschwanden zwischen den Bergketten. Hornburg hörten die Menschen um Mitternacht einen gewaltigen Lärm, wie wenn ein Sturm durchs Tal bliese und der Boden erzitterte. Alle hatten Angst und niemand wagte sich hinaus. Aber als sie am Morgen Ausschau hielten, waren sie sprachlos. Die Leichen der Orks waren fort und ebenso die Bäume. Weit unten im Klammtal war das Gras braun und zertrampelt, als hätten riesenhafte Hirten dort große Viehherden weiden lassen. Eine Meile unterhalb des Damms aber war eine riesige Grube ausgehoben und wieder zugeschüttet worden, und darüber waren Steine zu einem Hügel gehäuft. Die Menschen glaubten, dass die von ihnen erschlagenen Orks dort begraben lägen. Ob aber auch diejenigen dabei waren, die sich in den Wald geflüchtet hatten, konnte niemand sagen, denn kein Mensch setzte je einen Fuß auf diesen Hügel. Die Todeshöhe wurde er später genannt, und kein Gras wuchs auf ihm. Die seltsamen Bäume aber sah man im Klammtal nie wieder. Sie hatten nachts einen weiten Weg zurückgelegt und waren heimgekehrt in Fangorns dunkle Täler. An den Orks hatten sie sich gerächt. Der König und sein Geleit schliefen in dieser Nacht nicht mehr, sahen oder hörten aber weiter nichts Merkwürdiges, bis auf eines. Der Fluss neben ihrem Lager erhob plötzlich seine Stimme. Brausend kam ein Wasserschwall über die Steine herab, und als er vorüber war, plätscherte und strudelte der Isen in seinem alten Bett wie eh und je. In aller Frühe brachen sie wieder auf. Das Licht drang grau und fahl durch die Wolken, und den Sonnenaufgang sahen sie nicht. Die Luft war schwer von Nebel, und über dem Land ringsum lag ein übler Geruch. Sie ritten langsam, nun auf der Straße, die breit und fest und in gutem Zustand war. Undeutlich konnten sie durch den Nebel die lange Bergkette zur Linken erkennen. Sie waren nun im Nan Kurunir, dem Tal des Zauberers, das tief eingebettet und nur nach Süden hin offen lag. Einst war es grün und lieblich gewesen, durchströmt vom Isen, der hier schon, ehe er noch in die Ebene hinausfloß, tief und wasserreich war. Denn viele Quellen und kleine Bäche aus den regenbespülten Bergen speisten ihn, und an seinen Ufern lag ein freundliches, fruchtbares Land. Doch so war es jetzt nicht mehr. Unter den Mauern von Isengard lagen noch Äcker, die von Sarumans Knechten bestellt wurden, aber zum größten Teil war das nun eine Wildnis voller Unkraut und Dorngestrüpp. Brombeeren überwucherten den Boden oder rankten über Büsche und Böschungen, unordentliche Höhlen bildend, in denen kleines Getier hauste. Keine Bäume wuchsen mehr dort. Aber zwischen den sauren Gräsern sah man noch die verkohlten und axtbehauenen Baumstümpfe von den Hainen, die einst hier gestanden hatten. Es war nun ein trostloses Land. Still bis auf das steinerne Geräusch schnell fließenden Wassers. Rauch und Dampf trieben in mürrischen Wolken darüber hin oder lagen brütend in den Mulden. Die Reiter sprachen nicht mehr. Vielen kamen Zweifel und trübe Gedanken, wie dieser Ritt wohl ausgehen werde. Nach einigen Meilen wurde die Straße zu einer breiten Allee, gepflastert mit großen viereckigen Steinen, die so eng aneinander schlossen, dass nirgendwo in einer Fuge für ein Hälmchen Gras Platz war. Zu beiden Seiten verliefen tiefe Rinnen, in denen ein wenig Wasser abfloß. Plötzlich sahen die Reiter eine hohe Säule vor sich, sie war schwarz und trug einen großen, weiß gestrichenen Stein in der Form einer langen Hand. Der ausgestreckte Zeigefinger wies nach Norden. Sie wussten, dass es bis zum Tor von Isengard nicht mehr weit sein konnte, und ihnen wurde beklommen zumute, aber ihre Augen konnten den Nebel vor ihnen nicht durchdringen. Am Fuß der Bergkette stand im Tal des Zauberers seit ungezählten Jahren die alte Festung, die bei den Menschen nun Isengard hieß. Zum Teil war sie so alt wie das Gebirge, aber auch die Menschen von Westernis hatten dort mächtige Bauten errichtet, und Saruman, der seit langem dort wohnte, war nicht untätig gewesen. So sah es dort aus, als Saruman auf dem Gipfel seiner Macht war und von vielen als Oberster der Zauberer angesehen wurde. Ein großer Ringwall sprang wie eine hohe Felswand vom Hang des Berges vor, an den er sich anlehnte, und kehrte in weitem Bogen wieder zurück. Nur ein Tor gewährte Einlass, unter einem hohen Bogen an der Südseite. Hier war ein langer Tunnel durch den schwarzen Fels gehauen und an beiden Enden mit mächtigen, eisernen Türen versperrt. Die Türen waren so gearbeitet und hingen so ausgewogen in großen Angeln an den ins natürliche Gestein versenkten Stahlpfosten, dass sie, wenn nicht verriegelt, mit einer leichten Armbewegung lautlos geöffnet werden konnten. Wer eingetreten war und den hallenden Tunnel durchschritten hatte, sah vor sich eine große, kreisrunde Ebene, innen etwas vertieft wie ein riesiger, flacher Teller, eine Meile weit von Rand zu Rand gemessen. Einst war dies ein grüner Bezirk mit Straßen und Obstgärten gewesen, bewässert von Bergbächen, die hier zu einem kleinen See zusammenflossen. Aber in Salomons späteren Tagen wuchs dort nichts Grünes mehr. Die Straßen waren mit harten, dunklen Steinplatten gepflastert, und an ihren Rändern standen keine Bäume, sondern lange Reihen von Säulen, manche aus Marmor, manche aus Kupfer oder Stein, verbunden durch schwere Ketten. An der Innenseite des Walls standen viele Häuser. Hallen, Kammern und Gänge waren in den Wall selbst eingelassen, so dass die ganze offene Kreisfläche von unzähligen Fenstern und dunklen Türen umgeben war. Tausende konnten dort unterkommen. Arbeiter, Diener, Sklaven und Krieger mit großen Waffenlagern. Und in unterirdischen Ställen wurden Wölfe gehalten. Auch die Ebene war durchlöchert und unterwühlt, Schächte waren tief in den Boden hineingetrieben und am Einstieg mit flachen Hügeln oder steinernen Kuppeln bedeckt. Im Mondschein sah der Ring von Isengard wie ein Friedhof mit unruhig schlafenden Toten aus, denn der Boden bebte. Die Schächte führten über viele Stollen und Wendeltreppen in tiefe Verliese hinab, und dort hatte Saruman seine Schatzkammern, Vorrats- und Waffenlager, Schmieden und Schmelzöfen. Eiserne Räder drehten sich unablässig und Hämmer dröhnten. Dampfwolken, auf die von unten rotes, blaues oder giftgrünes Licht fiel, strömten nachts aus den Abzugsschächten zwischen ihren Ketten auf die Mitte zu. Dort stand ein Turm von herrlicher Gestalt. Er war von den alten Baumeistern geschaffen, die den Ring von Isengard eingeebnet hatten, und doch sah er nicht wie von Menschenhand gebildet aus, sondern wie in den urzeitlichen Geburtswehen der Berge aus dem Gebein der Erde herausgerissen. Wie ein gezackter Berggipfel, und zugleich wie eine Felseninsel war er, schwarz und glänzend hart. Vier mächtige Pfeiler aus vielkantigem Stein waren zu einem einzigen zusammengeschweißt. Doch nah unter dem Gipfel trennten sie sich und liefen in vier Zacken aus, die Zinnen eines Turms spitz wie Speere und die Kanten messerscharf. In dem engen Raum zwischen ihnen, auf einer Plattform aus glatt geschliffenem Stein, die mit seltsamen Zeichen beschriftet war, konnte man aus 500 Fuß Höhe über die Ebene hinsehen. Dies war Orthanc, Sarumans Zitadelle, und der Name hatte, zufällig oder auch nicht, eine zweifache Bedeutung. Denn im Elbischen bedeutet Orthanc Gabelberg, in der alten Sprache der Mark dagegen listiger Sinn. Eine starke und wundersame Festung war Isengard, und lange Zeit war es auch schön gewesen. Große Fürsten hatten dort gewohnt, Gondors Statthalter im Westen, und kluge Männer, die die Sterne beobachteten. Doch allmählich hatte Saruman es seinen wechselhaften Plänen anverwandelt und es, wie er glaubte, verbessert, worin er sich täuschte. Denn alle Künste und Kenntnisse, um deren Willen er seiner früheren Weisheit entsagte und die er sich selbst entdeckt zu haben schmeichelte, stammten in Wahrheit aus Mordor. Und darum war es ein Nichts, was er schuf, nur kindische Nachahmung oder sklavische Huldigung, ein verkleinertes Abbild von Barad-dûr, der gewaltigen Festung, Waffenschmiede, Kerkerhöhle und Hexenküche des dunklen Turms, der keinen Nebenbuhler duldete, alle Schmeichelei verlachte und siegesgewiss in seinem Stolz und seiner unermesslichen Stärke den günstigsten Zeitpunkt abwarten konnte. Das war Sarumans Festung. Oder vielmehr, was man vom Hörensagen davon wusste. Denn seit Menschengedenken hatte niemand aus Rohan mehr ihr Tor durchschritten, ausgenommen vielleicht einige wenige wie Schlangenzunge, die insgeheim kamen und keinem Menschen sagten, was sie dort gesehen hatten. an der großen Säule mit der Hand vorüber, und die anderen bemerkten, dass die Hand plötzlich nicht mehr weiß war. Sie schien mit etwas wie angetrocknetem Blut befleckt zu sein, und als sie genauer hinsahen, stellten sie fest, dass die Fingernägel rot waren. Ohne darauf zu achten, ritt Gandalf weiter in den Nebel hinein, und sie folgten ihm unter manchen Bedenken. Überall sahen sie am Straßenrand nun, als hätte es eine Überschwemmung gegeben, große Wasserlachen, die die Senken ausfüllten, und kleine Rinnsale zwischen den Steinen. Endlich hielt Gandalf und winkte sie zu sich heran. Sie sahen, dass sich vor ihm der Nebel gelichtet hatte und ein wenig blassen Sonnenschein durchließ. Mittag war vorüber. Sie standen vor dem Tor von Isengard. Aber die Türen lagen verbogen und verbeult auf dem Boden. Und ringsum lagen Steine, kreuz und quer verstreut oder in hohen Trümmerhaufen übereinander, geborsten oder in unzählige gezackte Scherben zersplittert. Der große Toreingang stand noch, hatte aber kein Dach mehr. Der Tunnel war bloßgelegt, und in die Felswälle zu beiden Seiten waren große Spalten und Breschen geschlagen. Die Wachttürme lagen in Staub und Trümmern. Hätte das große Meer sich im Zaun erhoben und wäre gegen die Berge angestürmt, hätte es keine schlimmere Verwüstung anrichten können. Die runde Ebene hinter dem Tor stand unter dampfendem Wasser. Ein brodelnder Kessel, in dem Balken und Sparren, Kisten, Fässer und zerbrochene Gerätschaften durcheinander herumschwammen. Verbogene und schiefe Stümpfe von zersplitterten Säulen ragten noch über die Flut hinaus, aber alle Straßen waren überschwemmt. In weiter Ferne, so schien es, halb verhangen in waberndem Gewölk, ragte der Inselfelsen empor. Der Turm von Orthanc stand noch, hoch, dunkel, ungebrochen vom Sturm. Trübes Wasser schwappte um seine Füße. Der König und seine Begleiter blieben schweigend im Sattel sitzen. Mit Staunen sahen sie, dass Sarumans Festung gestürmt worden war. Aber wie das zugegangen sein mochte, konnten sie nicht erraten. Und nun wandten sie die Blicke zu dem zertrümmerten Tor und den herausgerissenen Türen hin. Dicht daneben lag ein großer Schutthaufen, und plötzlich bemerkten sie zwei kleine Gestalten, die es sich darauf bequem gemacht hatten, grau gekleidet, so dass sie zwischen den Steinen kaum zu erkennen waren. Neben ihnen standen Flaschen, Teller und Schüsseln, die zu verraten schienen, dass sie gerade ausgiebig gespeist hatten und sich nun von dieser Anstrengung erholten. Der eine schien zu schlafen, der andere saß mit übergeschlagenen Beinen und hinterm Kopf verschränkten Armen an einen Trümmerbrocken gelehnt und ließ aus seinem Munde lange Fäden und kleine Ringe von dünnem blauen Rauch aufsteigen. Theoden, Eomer und ihre Begleiter machten große Augen. Inmitten all der Verwüstungen von Isengard war dies für sie der merkwürdigste Anblick. Doch ehe der König etwas sagen konnte, hatte der kleine Rauchbläser die Reiter bemerkt, wie sie am Rande seines Blickfelds stumm im Nebel saßen. Er sprang auf. Wie ein junger Mann sah er aus, oder war es vielleicht auch, obwohl von wenig mehr als halber Mannesgröße. Über dem braunen Kraushaar trug er keine Kopfbedeckung. Sein grauer, verwitterter Mantel aber war vom gleichen Stoff und Schnitt wie die Mäntel, in denen Gandalfs Gefährten nach Edoras geritten kamen. Er machte eine tiefe Verbeugung, die Hand auf der Brust, dann, als ob er den Zauberer und seine Freunde nicht erkannt hätte, wandte er sich an Eomer und den König. »Willkommen in Isengard, meine Herren«, sagte er. »Wir sind hier die Türhüter.« »Meriadoc, Saradocs Sohn, ist mein Name, und mein Kamerad, den leider die Müdigkeit übermannt hat,« hier stupste er den anderen mit dem Fuß an, »ist Peregrin, Paladins Sohn, aus dem Hause Tuck. Weit im Norden liegt unsere Heimat. Herr Saruman ist zu Hause, im Moment aber in einer Besprechung mit einem Herrn Schlangenzunge. Sonst wäre er sicherlich hier, um Ihnen zu sagen, wie sehr er sich durch Ihren Besuch geehrt fühlt.« »Sicherlich«, lachte Gandalf, »und war es Herr Saruman, der euch aufgetragen hat, seine beschädigten Türen zu hüten und etwa eintreffende Gäste zu begrüßen, soweit eure Beschäftigung mit Tellern und Flaschen es gestattet?« »Nein, werter Herr, die Angelegenheit muss ihm entgangen sein«, antwortete Mary würdevoll. »Er war sehr in Anspruch genommen. Unsere Anweisungen erhielten wir von Herrn Baumbart, der die Verwaltung von Isengard übernommen hat. Er hat mir aufgetragen, den König von Rohan mit geziemenden Worten zu begrüßen. Ich habe mein Bestes getan. »Und was sagst du zu uns, deinen Freunden? Was sagst du zu Legolas und mir?« rief Gimli, der nicht länger an sich halten konnte. »Ihr Halunken, ihr wollfüßigen, krausköpfigen Tagediebe! Eine schöne Hetzjagd habt ihr uns eingebrockt. 200 Wegstunden durch Sumpf und Wald hauen und stechen, um euch zu retten. Und hier finden wir euch schmausend und faulenzend. Und rauchend. Rauchend!« »Wo habt ihr das Kraut her, ihr Schufte? Hammer und Zange, es zerreißt mich hier zwischen Wut und Freude. Ich könnte platzen.« »Gimli spricht mir aus der Seele«, sagte Legolas und lachte. »Doch mehr würde des Weines Herkunft mich interessieren.« »Was den Verstand angeht, habt ihr bei eurer Hetzjagd wohl keine Fortschritte gemacht«, sagte Pippin, ein Auge aufschlagend. »Da findet ihr uns auf einem Schlachtfeld inmitten der Siegesbeute, und wundert euch, dass wir uns ein paar wohlverdiente Annehmlichkeiten gönnen.« »Wohlverdient«, sagte Gimli, »und das soll ich euch glauben?« Die Reiter lachten. »Kein Zweifel, hier haben wir ein Wiedersehen zwischen guten Freunden«, sagte Theoden. »Dies sind also deine vermissten Gefährten.